SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Vater kam zurück, als es schon dunkel war. Vor Freude vergaß ich meinen Kummer. Auch Vater freute sich. Wenn er fröhlich ist, wird seine Stirn breit und die Falten auf ihr beben. Vater setzt einen Topf Kartoffeln für das Abendessen auf. Die Lebensmittel kauft er bei unserem Hauswirt. Der bringt die Waren und erzählt dabei, wie frisch und gut sie seien. Vergeblich versucht Vater, das Gespräch zu beenden. Der Hauswirt erzählt auch von den Regenfällen, den Ernten und von Überschwemmungen, die eine ganze Pflanzung von Obstbäumen entwurzelt hätten. Vater bezahlt und verspricht ihm, das neue Stück Land, das er erworben habe, zu besichtigen. Der Hauswirt geht, und wir setzen uns an den Tisch und essen zu Abend. Pellkartoffeln, Käse und Sauermilch. Vater fragt nicht, wie es gewesen ist oder was ich den ganzen Tag über gemacht habe. Er isst und füllt uns die Teller wieder auf. Dies scheint seine einzige richtige Mahlzeit am Tag zu sein. Um das Schweigen zu brechen, erzähle ich ihm, dass ich am Ufer gesessen und das Wasser angeschaut hätte. Ich wünsche mir so, dass er mich nach Storoschinez und nach Halina fragt. Aber er tut es nicht, als sei er gar nicht neugierig. Dennoch hat seine Anwesenheit für mich nichts Bedrückendes. Ich mag seine Nähe und stelle mir vor, eines Tages genauso zu sein wie er. Wenn der Regen aufhört, fahren wir hinauf in die Stadt. Früher haben wir hier nur kurze Spaziergänge gemacht, jetzt gehen wir durch die Gässchen und die großen Straßen. Im Zentrum wimmelt es abends von Menschen. Geschäfte und Cafés haben geöffnet. Im Kaffeehaus hat Vater viele Bekannte, die ihn freudig begrüßen. Auch auf der Straße trifft er Freunde. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die ganze Stadt ihn schätzt, und ich bin stolz auf ihn. Das ist nicht immer so. Einmal kam uns ein kleiner, dicker Mann entgegen, und sofort merkte ich, wie in Vater die Wut aufstieg. Es war, wie ich später erfahren habe, ein Kunstkritiker, einer von Vaters Feinden in dieser Stadt. Ich wusste, dass Vater Menschen nicht schlägt, und trotzdem hatte ich Angst. Doch diesmal überraschte er mich, denn er rief laut, »Du Hund, sollen die Würmer dein Aas fressen?« Der Mann muss den Fluch gehört haben. Er rannte zum nächsten Hauseingang und verschwand. Vaters Zorn war verflogen, und ein kaltes Lächeln legte sich auf sein Gesicht. Unsere Spaziergänge enden meist in einer Wirtschaft. Vater trinkt 2, 3 Gläschen, scherzt mit der Kellnerin, er fragt seine Freunde, wie es ihnen gehe, und dann fahren wir nach Hause. Ich schlafe in der elektrischen ein, Vater trägt mich auf dem Arm heim, und wenn ich morgens aufwache, ist mir, als wäre ich noch immer im Café. Die Regenfälle hören gar nicht mehr auf. Die meiste Zeit des Tages sitze ich am Fenster und betrachte die Strömung des Brut. Er ist schwarz. Seine Fluten schlagen mit ohrenbetäubendem Getöse ans Ufer. Manchmal kommt der Hauswirt ins Zimmer herein und schaut, was ich so mache. Eines Tages fragte er mich, ob ich in die Synagoge ginge. Ich erschrak über diese Frage und sagte ihm die Wahrheit. Der Mensch muss mindestens einmal in der Woche in ein Bethaus gehen, damit er nicht vergisst, dass es auf der Welt einen Gott gibt. Die neuen Juden gehen ihren Gott nicht, wie es ihnen geboten ist, besuchen. Das Kaffeehaus ist ihr Tempel geworden. Gott hält sich zurück. Aber nicht mehr lange. Eines Tages wird er sich strafen. Sein Gesicht war rot und seine Stimme erschütterte mich. »Ich werde in die Synagoge gehen«, sagte ich in meiner Angst. »Jeden Schabbat. So wie deine Vorfahren es getan haben. Versprichst du das?« »Ich werde mich bemühen. Das reicht nicht.« »Ich verspreche es.« »Sag, ich verspreche es, und ich werde mein Versprechen halten«, sagte er mit einem breiten Lächeln. Im Herbst arbeitet er nicht auf dem Feld, sondern im Kuh- und Hühnerstall. Viele Stunden sitzt er am Fenster und schaut auf den Brut, genau wie ich. Sonntags zieht er einen Anzug an und geht in die Kirche. Er geht leise und gesammelt dorthin. Doch wenn er nachmittags zurückkommt, singt er mit rotem Kopf Kirchenlieder. Einmal habe ich gehört, wie er mit seinem Nachbarn, auch einem Bauern, sprach und sagte, »Die Leute haben vergessen, dass es einen Gott in der Welt gibt. Sie denken, sie könnten sich alles erlauben. Aber die Welt hat eine Ordnung und ein Ziel. Wer das nicht sieht, ist entweder blind oder dumm. Aber wer bin ich, dass ich so rede? Meine eigenen Kinder sind auf Abwege geraten. Wer seinen leiblichen Vater nicht ehrt, der wird zum Schluss auch Gott im Himmel nicht ehren. Es steht nicht in der Macht der Väter zu vergelten. Doch Gott ist klug und gewaltig, und er wird seine Strafgerichte halten.« Als Vater nach Hause kam, erzählte ich ihm vom Besuch des Hauswirts. Er lachte und sagte, achte nicht auf ihn. Im Winter ist er betrunken und redet die ganze Zeit vom lieben Gott. Er ist ein guter Mensch. Gibt es einen Gott im Himmel? Diesmal hielt ich mich nicht zurück. Es sieht ganz so aus, sagte Vater und lächelte verlegen, als habe man ihn bei einer seiner Schwächen ertappt. Nach einer Weile fasste er sich und wollte wissen, warum fragst du das? Ich erzählte ihm von Halina und dass sie in den Himmel aufgefahren ist. Mit einem Mal legte er die Stirn in Falten und sagte, die Ruthenern haben noch einen sehr schlichten Glauben. Man sollte von ihnen lernen. Es regnete nicht mehr. Vater beschloss, in die Gemeindeküche zu gehen und zu feiern, und das taten wir auch. Ich mag die Straßen der Stadt nach dem Regen. Solche Nächte dringen tief in deine Knochen und bleiben noch lange bei dir. Einmal war ich nachts nach dem Regen mit Vater durch die Herrengasse gegangen, und er hatte einen Bekannten getroffen. Sie hatten lange dagestanden und geredet. Bevor sie sich verabschiedeten, hatte der Mann gesagt, »Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich fühle mich verloren.« Der Mann und dieser Satz aus seinem Mund schienen eins zu sein. Ein und dasselbe. Und immer wenn jetzt der Regen aufhört und ich auf der Straße bin, sehe ich diesen Mann und höre seine Stimme. Die Gemeindeküche gehört der Kirche. In ihr stehen viele breite Holztische und sie sieht ein bisschen wie eine Wirtschaft aus, aber hier gibt es nur Limonade und die wenigen Betrunkenen grölen nicht. Vater bekommt an der Theke zwei Stücke Maisauflauf, einen Krug mit Rahm und zwei Gläser Limonade. Sofort besetzen wir einen Platz am Fenster. Der Saal ist zum Bersten gefüllt, man kann kaum reden. Ein Blick nach oben und du siehst eine Decke und Wände voller Heiligenbilder. Von der Decke hängen große Metalllampen herab. Nicht wie in einer Kirche und trotzdem ähnlich. Der Maisauflauf schmeckt gut. Vater steht auf, Nachschlag holen. Dabei kamen ein paar Leute zu ihm und begrüßten ihn. Mir fiel auf, dass ihm auch hier alle auf die Schulter klopften und ihn beim Vornamen nannten. Vater hatte sich zwei Tage zuvor die Haare schneiden lassen und sah aus wie ein gerade frisch entlassener Soldat. Nachdem wir aufgegessen hatten, legten die Leute die Hände vors Gesicht und begannen zu singen. Ein zurückhaltendes und doch machtvolles Singen, das noch stundenlang hätte weitergehen können. Da ging plötzlich die Hintertür auf, und ein sehr alter, hagerer Mann betrat den Saal, und das Singen brach ab. Der Greis setzte sich. Alle Augen ruhten auf ihm. »Liebe Brüder«, begann er, »möge Gott geben, dass das Licht des Heilands euch erleuchtet, dass eure Augen nur Licht und Gutes sehen und ihr nicht miteinander streitet, denn vom Dunkel und vom Satan kommt der Streit. Hadert nicht miteinander, liebe Brüder, denn der Streit verschließt unsere Herzen vor dem Licht und treibt uns in die Nacht.« Der Alte trug Bauernkleider und sprach ruthenisch. Von seinem länglichen, verhutzelten Gesicht strahlte ein scharfes Licht. Das meiste, was er sagte, verstand ich nicht, nur, dass er von Gott sprach, vom Licht und von den Menschen, dass sie sich aus irgendeinem Grund zum Dunkel hingezogen fühlen und sich weigern, das Licht zu sehen. Er sprach auch von den Juden, die den Messias leugnen, dass sie in die Irre gehen und andere in die Irre leiten. Es war absolut still. Die Stimme des Alten schwebte bedrohlich im Raum, Doch die Leute schienen keine Angst zu haben. Sie saßen so gespannt da, als werde er sie ins Paradies führen. Als der Greis seine Rede beendet hatte, traten zwei starke Männer zu ihm, stützten ihn unter den Schultern und geleiteten ihn zur Hintertür. Keiner rührte sich vom Platz. Es war, als stocke allen der Atem. Das Schweigen dauerte noch lange, bis ein Bauer aufstand und laut rief: »Keiner ist wie unser Gott! Keiner ist wie unser Erlöser!« Und sofort hob ein großes Singen an. Einmal hatte Halina mich in die Kirche mitgenommen und mir den Altar gezeigt. Es war eine kleine Holzkirche gewesen, auf die Fenster waren Engel gemalt. Der Priester hatte ein langes Gewand getragen und aus einem großen Buch vorgelesen, und immer wenn er einen Absatz beendet hatte, antwortete ihm der Chor mit Gesang. Ich weiß nicht, ob es ein Fest oder eine Beerdigung gewesen war, aber auch da hatte der Priester gerufen: »Keiner ist wie unser Gott, keiner ist wie unser Erlöser.« Wir gingen hinaus und Vater zündete sich eine Zigarette an. Die Nacht war dunkel und die Himmelstore, die eben noch offen gestanden hatten, schienen mir plötzlich geschlossen zu sein. Wir überquerten die Straße und warteten an der Haltestelle auf die elektrische. Sonst war niemand da. Ich wollte Vater fragen, warum sich der Himmel verschlossen hat und wie lange er nun verschlossen bleiben wird. Doch sein Kopf steckte so tief im Mantelkragen, dass ich mich nicht traute. Bald kam die elektrische und wir setzten uns auf die erste Bank. Es war, als ob wir gerade zu einer langen Reise aufbrächen, zu einem Ort, wo der Himmel immer offen stand und man Gott auf seinem Thron sitzen sehen konnte. Der Regen wird von Tag zu Tag stärker und abends hagelt es. Vater kommt im Dunkeln nach Hause und macht sich sofort daran, das Abendessen zu bereiten. Die Nässe, die er von draußen mitbringt, mischt sich mit dem Geruch der Holzscheite, die im Ofen brennen. Meistens essen wir Kartoffeln, Quark und Sauermilch. Aber ab und zu bringt er aus der Stadt auch Maisauflauf mit, den wir in Rahm tunken. Wenn Vater gut gelaunt ist, zeigt er mir die Bilder seiner Schüler. »Nett«, sage ich, ein Wort, das Mutter häufig benutzt hat. »Woher hast du denn dieses hohle Wort?« wundert sich Vater. »Stimmt es nicht?« »Nett ist kein nettes Wort«, sagt er und lacht. Mein Leben in Storoschinez habe ich vergessen. Und meine Mutter auch. Wenn wir in die Stadt gehen, glaube ich manchmal, Halina zu sehen. Einmal habe ich mich von Vaters Hand losgerissen und bin auf eine Frau zugerannt, die Halina ähnlich sah. Die Erinnerung an sie bringt mir Sonnenlicht. Und ich sage mir, im Sommer wird sie zurückkehren und wir werden zusammen am Fluss spazieren gehen. Nach dem Essen liest Vater, und ich sitze da und blättere in einem seiner vielen Bücher über Malerei. Die Kinderbücher, die ich aus Storoschinez mitgebracht habe, interessieren mich nicht mehr. Es ist, als seien die Geschichten und Bilder in ihnen tot und als könne auch mein Lesen sie nicht beleben. Einmal blätterte ich in Vaters Büchern, und einem Bild las ich das Wort »Porträt« und fragte Vater, was es bedeutete. Vater schaute mich an. Sein Blick war offen. Da sah ich zum ersten Mal die beiden Falten, die sein Gesicht der Länge nach zerschnitten. Ich spürte seinen verborgenen Zorn und erschrak. »Was erschreckst du dich?« »Ich bin nicht erschrocken«, versuchte ich zu leugnen. Diesmal bestand Vater auf seinen Worten. »Du musst stark sein. Du darfst keine Angst haben. Angst ist ein schlechter Zug. Der Mensch muss sie mit der Wurzel aus seinem Herzen herausreißen.« Ich staunte über diese Sätze von ihm. Meistens sprach er keine Sätze, bloß Wörter. Dann und wann schaut Vater von seinem Buch auf und fragt mich etwas. Es fällt mir schwer, ihm zu erklären, was ich fühle oder denke. Seit Halina mich verlassen hat, mühe ich mich beim Reden. Mit ihr konnte ich plappern, Spaß machen und sogar neue Wörter erfinden, die sie zum Lachen brachten. Jetzt bekomme ich kaum noch einen ganzen Satz heraus. Die meiste Zeit bin ich zu Hause. Wenn der Regen aufhört, gehe ich hinaus ans Ufer. Der Hauswirt fragt mich immer wieder, ob ich gebetet hätte. Ich schaffe es nicht, ihn anzulügen, und so sage ich nein. Da wird sein Gesicht traurig, und er erzählt mir, vor einigen Jahren hätten hier in der Gegend noch gläubige Juden gelebt. Jeden Tag hätten sie gebetet, nicht nur an den Schabbat und Feiertagen. Und wo sind sie jetzt? Sie haben sich zerstreut. Warum? Wer weiß. Gibt es jetzt keine gläubigen Juden mehr? Es gibt noch welche, aber immer weniger. Merkwürdig. Mit dem ruthenischen Bauern kann ich leichter reden als mit Vater. Er erzählt mir von den Dorfjuden, die den Boden so beackert haben, wie die Ruthener es tun. Sie haben die Gebote Gottes befolgt, am Schabbat nicht gearbeitet und den Armen Almosen gegeben. Ich spüre, er sehnt sich nach ihnen. »Ist es gut, Jude zu sein?«, frage ich ihn aus irgendeinem Grund. »Das ist ein großes Vorrecht, mein Kind. Gott hat am Berg Sinai zu den Juden gesprochen und ihnen die Tora gegeben. Seitdem weiß die ganze Welt, dass sie einen Hüter hat, dass es einen Gott im Himmel gibt. Verstehst du?« »Warum haben sie mich dann mit Steinen beworfen und mir dreckiger Jude nachgeschrien?« »Sie fürchten sich vor dir.« »Warum?« »Weil du ein Königssohn bist.« »Ich?« »Ja, du.« Ich verstehe nicht, was er meint, und frage weiter. »Warum bin ich ein Königssohn?« »Weil Gott zu deinen Vorvätern gesprochen und sie als seine Söhne angenommen hat.« »Ich bin doch erst 9.« »Heute bist du ein Prinzchen, aber wenn du groß bist, wirst du ein Prinz sein.« Dann fügte er traurig hinzu, »Die Juden wissen längst nicht mehr, wer sie sind. Früher haben sie es gewusst, aber jetzt haben sie es vergessen. Und wir müssen sie daran erinnern, verstehst du mich?« »Ein bisschen.« »Sie haben vergessen, dass sie Königskinder sind.« Ich fragte Vater nach den Dingen, die mir der Hauswirt erzählt hatte. Vater antwortete, wie es seine Art war, nur kurz. »Er ist ein gläubiger Mensch.« »Und wir glauben nicht?« »Nicht so sehr.« Mutter hat Dinge erklärt, aber Vater erklärt nie etwas. Er hasst Erklärungen. Einmal, als wir in der Wirtschaft saßen, fragte ich ihn, warum er nichts erkläre, und er antwortete, »Wenn du etwas verstehst, verstehst du es. Erklärungen helfen da nichts.« Eines Morgens ging die Tür auf, und auf der Schwelle stand Mutter. Sie hatte die Haare geschnitten und trug einen langen, dicken Mantel. Ich hätte sie beinahe nicht erkannt. »Das bin ich, mein Lieber«, sagte sie, und ich ging auf sie zu. Sie wollte mich hochheben, aber die dicken Ärmel hinderten sie daran. Verlegen stand sie einen Moment über mich gebeugt da, doch dann umarmte sie mich gleich und küsste mich. »Wie geht es dir?«, fragte sie und zog den Mantel aus. Ein bisschen von der Fremdheit fiel von ihr ab, doch ich sah sofort, ihr Gesicht war voller geworden und ihr Haar hatte seinen Glanz verloren. »Bist du allein?« »Ja.« »Wo ist Vater?« »Bei der Arbeit.« »Seltsam«, sagte sie so, als begreife sie erst jetzt, dass sie hier war. »Was ist seltsam?« »Ich weiß nicht.« Sie stand da und musterte das unaufgeräumte, verrußte Zimmer. Es gefiel ihr nicht. Sie legte sich die Hand auf die Stirn, eine Geste, die ich gut kannte. Ein Ausdruck der Unzufriedenheit, manchmal auch der Verzweiflung. »Komm, ich zeige dir den Prutt«, bat ich Mutter, um sie da herauszuholen. »Es regnet. Wir können die Mäntel anziehen.« Unwillig zog sie sich wieder an und wir gingen hinaus. Der Prutt war jetzt dunkelbraun und warf seine schweren Wellen ans Ufer. Es war Mutter, Doch sie war anders. Der Mantel machte sie kleiner, ihre langen Arme waren gleichsam kürzer geworden. Nur einen raschen Augenblick standen wir da und schauten. Was wir sahen, hatte nichts Schönes. Der feuchte Wind schlug uns entgegen. »Komm, lass uns hineingehen. Wir werden noch nass bis auf die Knochen«, sagte sie. Ich sah, sie trug Galoschen, wie man sie im Dorf trug. Darin sahen ihre Beine plump aus. Wir saßen am Tisch, und Mutter zog die Geschenke, die sie mir mitgebracht hatte, aus der Tasche. Ein besonders großes Dominospiel, ein Kartenspiel und das schönste, Suchard-Schokolade. »Was machst du die ganze Zeit, mein Lieber?« »Ich lese.« »Und was liest du?« »Vaters Bücher«, sagte ich, um sie zu beeindrucken. »Das sind aber schwierige Bücher«, sagte sie, als habe sie mich bei etwas erwischt, was über meine Kräfte geht. Ich mochte diesen Ton in ihrer Stimme nicht. »Du hast dich verändert«, kam es ihr ungewollt über die Lippen. »Wie?« »Das kann ich nicht sagen.« Mutter holte Butterbrote aus ihrer Tasche und wickelte sie aus dem Pergamentpapier. Ich erinnerte mich, das waren Mutters Butterbrote. Solche hatte sie immer in Tschernowitz und später auch in Storoschinez gemacht. Etwas von ihrer Anmut haftete ihnen an. Ich nahm sofort eines und biss hinein. »Ich bin gekommen, um dich mitzunehmen«, sagte sie. »Wohin?«, fragte ich. »Nach Storoschinez.« Ich wollte »Nein« sagen, riss mich aber zusammen. Mutter spürte meine Ablehnung wohl und sagte, »Ich habe ein nettes Mädchen gefunden, wie Halina.« »Halina wird nicht mehr kommen?« unterbrach ich sie. »Was redest du denn, mein Lieber?« »Entschuldige.« Von André und von der Hochzeit sagte sie nichts. Es war auch nicht nötig, denn ihre Gesichtszüge erzählten, dass sie jetzt mit André verheiratet war, ihm das Essen kochte, seine Hemden wusch und mit ihm lachte, doch von Glück war keine Spur. Ihr Gesicht war versteinert. Je länger ich es anschaute, umso unbeweglicher erschien es mir, als habe man ihm die freudigen Tage geraubt. Das war die Mutter, die ich einmal geliebt hatte, und trotzdem war sie es nicht. Wir saßen da und redeten lange kein Wort. »Komm, wir packen deine Sachen zusammen und fahren nach Hause«, flüsterte sie. »Ich will nicht fort von hier«, sagte ich unmissverständlich. Das musste sie erstaunt haben. Sie legte die rechte Hand vor den Mund und ihr Blick wurde starr. »Ich liebe den Fluss«, sagte ich etwas weniger scharf. »Du willst nicht mit mir mitkommen?« »Nicht jetzt.« »Verstehe«, sagte sie, und ihre Augen rutschten nur ein bisschen zur Seite. Danach zog sie den Mantel an, machte ihre Tasche zu und versuchte noch nicht einmal, mich zu überreden. Ich wusste, dass ich grausam zu ihr war, aber ich hatte einen festen Entschluss gefasst und es tat mir nicht leid. »Ich kann dich nicht zwingen«, sagte sie schon im Mantel. Sie erwartete bestimmt, dass es mich reuen würde, aber es reute mich nicht. Regen schlug gegen die Tür und das Fenster und verdunkelte das Zimmer. »Es regnet«, sagte ich, um sie aufzuhalten. »Macht nichts«, meinte sie, klappte den Kragen hoch, küsste mich auf die Stirn und ging. Ich stand in der Tür und schaute ihr nach. Sie bewegte sich schwerfällig, wie ein Mensch, der von einem unangenehmen Ort weggeht. »Mutter«, rief ich. Doch meine Stimme drang wohl nicht bis zu ihr. Ich rief noch einmal, und meine Stimme versagte ganz. So zog ich meinen Mantel an und lief ihr hinterher. In Regen und Schlamm fiel ich hin und kehrte um, setzte mich ans Fenster und wartete auf ihre Rückkehr. Sie würde nicht zurückkommen, das wusste ich. Und trotzdem konzentrierte ich all meine Gedanken darauf, sie zur Rückkehr zu bewegen. All die langen Nachmittagsstunden saß ich am Fenster und wartete auf Mutters Rückkehr. Als es dunkel wurde, hörte ich Schritte näher kommen. Es war Vater. Gut gelaunt kam er nach Hause. Auf dem Heimweg hatte er ein paar Gläschen getrunken und verkündete schon beim Eintreten, heute gibt es ein fürstliches Abendessen. Auch ich freute mich und vergaß ihm von Mutters Besuch zu erzählen. Das tat ich erst später. »Und was wollte sie?« fragte er beiläufig. »Mich zu sich nehmen.« »Ach ja? Und was hast du gesagt?« »Dass ich nicht will.« »Und was hat sie darauf geantwortet?« »Nichts.« Vater schimpfte mich nicht, lobte mein Verhalten aber auch nicht. Wir saßen bis spät in die Nacht, er auf dem Bett, ich auf dem Boden. Vater las sehr aufmerksam und ich folgte seinen Augen, wie sie die Zeilen entlang wanderten. Wenn er liest, sieht er aus wie ein Suchender. Manchmal finde ich, sieht er so aus, als suche er etwas schon lange Verlorenes. Ich habe bemerkt, dass er, wenn er mit dem Lesen fertig ist, mit der rechten Hand eine abfällige Bewegung macht, als wolle er sagen, alles eitel und ein Haschen nach Wind. In jener Nacht verriet er mir, dass Mutter tatsächlich geheiratet hatte und nun in Andres Haus wohnte. Schwer zu sagen, ob er sich darüber ärgerte. Wenn er von Mutter spricht, sehe ich seine Zurückhaltung und mir fällt auf, dass er nicht alles sagt, was er denkt. »Ist sie zum Christentum übergetreten?« fragte ich. »Vermutlich. Aber wir sind doch Juden, nicht wahr?« »Ja.« Jetzt kamen mir wieder die Worte unseres Hauswirts in den Sinn. Das tat mir weh. Ich versuchte, mich an Einzelheiten zu erinnern, vermochte es aber nicht. Später erinnerte ich mich und fragte Vater, »Stimmt es, dass die Juden Königssöhne sind?« »Wer hat dir denn das erzählt?« fragte er kichernd. »Der Hauswirt. Er lebt in Fantasien.« »Sind die Juden wie alle anderen Menschen auch?« »Ein bisschen weniger«, sagte Vater und lachte kurz. Ich ärgerte mich, dass Mutter Christin geworden war und fragte, »Warum ist sie dann übergetreten?« »Um André heiraten zu können.« Nach einer Weile stand sie mir wieder vor Augen, mit dem kurzen Haar, die Beine in plumpen Galoschen, das Gehen fiel ihr schwer. Sie hatte einen Gesichtsausdruck, als habe man ihr ihre eigenen Gedanken ausgerissen und die eines anderen eingepflanzt. An diesem Abend redeten wir nicht mehr. Vater las und ich blätterte in den Kunstbüchern. Das meiste, was ich in Vaters Büchern lese, verstehe ich nicht, und trotzdem schaue ich sie mir gerne an. Manchmal möchte ich nach der Bedeutung eines Wortes fragen, aber ich tue es nicht, denn einmal, als ich Vater beim Lesen störte, hatte er mich geschimpft. Eines Morgens blätterte ich in einem seiner Bücher und las seinen Namen. Mir stockte der Atem. Ich las noch einmal. Arthur Rosenfeld. Und sah auf der gegenüberliegenden Seite ein Foto von ihm, als er noch jung war. Vater war, wie ich erfuhr, 1905 in Czernowitz geboren. Seine Eltern starben, als er 5 Jahre alt war, und er wuchs in einem Waisenhaus auf, wo man sein Talent entdeckte und ihn auf die Kunstakademie schickte. Mit 15 gab er in der namhaften Galerie Leonardo da Vinci seine erste Ausstellung, die auch nach Wien und Salzburg wanderte. 2 Jahre später stellte er in der Galerie Cézanne aus und dann wieder in Czernowitz, Wien und anderen großen Städten. Er sei ein wunderbarer Maler und mehr seiner Wunder werde man in Zukunft sehen können, hieß es in diesem Text. Ich las die Zeilen immer wieder und traute meinen Augen nicht. Abends kam Vater müde und schwermütig zurück. Sein Gesicht war überschattet. Ich sah, dass er einiges getrunken hatte, doch das hatte seine Schwermut nicht vertrieben. Wenn Vater niedergeschlagen ist, presst er die Lippen aufeinander, seine Kiefer sind angespannt, seine großen Augen versinken in den schwarzen Höhlen und wortlos bereitet er das Abendessen. Ich sitze im Haus und blättere in einem Buch über Kunstgeschichte. Das Wort Expressionismus kommt auf fast jeder Seite vor. Es muss ein Zauberwort sein. Wenn ich wüsste, wie man es richtig ausspricht, würden mir die Augen aufgehen. In dem Buch gibt es zwei Bilder von Vater. Auf dem einen sieht man Schalen und Früchte, auf dem anderen eine junge Frau mit einem breitkrempigen Strohhut. Sie ähnelt Mutter. Nicht jener, die mich vor einigen Tagen besuchte, sondern der, die in den langen Ferien am Seitenarm des Prutt bei mir gewesen war. Ich stelle mir Vater jetzt als gefeierten Prinzen vor. Er wird von seinen Anhängern auf den Schultern getragen, in jeder Stadt ziehen ihm die Leute entgegen und überreichen ihm Blumen. Vater spricht nicht, den Prinzen schweigen. Im Moment weiß niemand, dass Vater ein Prinz ist. In der Stadt hat er zwar einige Bekannte, aber auch die wissen es nicht. Sie reden mit ihm wie mit ihresgleichen. Wenn sie es wüssten, würden sie vor ihm auf die Knie fallen. Unser Hauswirt weiß ein bisschen von Vaters Geheimnis. Einmal hat er mir gesagt, dein Vater ist ein echter Prinz. Schade nur, dass er nicht betet. Ich zeigte ihm das Buch, wies auf Vaters Namen und seine beiden Bilder. Ich wusste nicht, dass er ein Maler ist, aber dass er ein echter Prinz ist, das wusste ich, verriet er mir. Woran sieht man das? An den Gesichtszügen. Es gibt unter den Juden viele echte Prinzen, aber sie haben das vergessen und benehmen sich wie alle anderen auch. Warum haben sie es vergessen? Vermutlich ist das Gottes Wille. Und wann werden sie aus ihrem Vergessen erwachen? Wer weiß? Der Hauswirt arbeitet um diese Jahreszeit im Hof. Wenn es regnet, ist er im Kuhstall oder in der Scheune. Er bewegt sich mit Bedacht und murmelt vor sich hin. Manchmal redet er zu den Tieren, als seien sie seine Mitstreiter. Eines Tages habe ich miterlebt, wie eine Kuh ein Kälbchen bekommen hat. Doch ich konnte den Anblick des Blutes und der Schmerzen nicht ertragen und ging ins Haus. Ich möchte Vater nach der Zeit fragen, als er Maler war und mit seinen Bildern von Stadt zu Stadt zog. Ich lasse es bleiben, denn ich weiß, es gibt Geheimnisse, über die man nicht spricht. Vater hat viele Geheimnisse. Und wenn man sich einem davon zu sehr nähert, verfinstert sich sein Gesicht. Einmal sah er mich in dem Buch über Kunstgeschichte blättern und sagte, »Das ist doch nichts für dich.« Ich verriet ihm nicht, dass ich sein Geheimnis kannte, sondern schwieg. »Warum liest du nicht deine Bücher?« »Sie interessieren mich nicht«, sagte ich ehrlich. Ein Lächeln legte sich über sein Gesicht, und ich wusste, dass er mich verstand. Abends gingen wir in die Gemeindeküche der Kirche. Der Saal war voll. An der Theke wurde Maisauflauf mit Rahm und Milch verteilt. Vater traf hier viele Bekannte, die ihm auf die Schulter klopften. Sie sagten, der Alte sei heute krank und werde wahrscheinlich nicht predigen. Schade, dass hier niemand weiß, dass Vater ein Prinz ist. Wenn sie es wüssten, würden sie ihn so ehren wie den Alten. Ja, Vater ist ein schweigsamer Prinz, und er verbirgt sein Geheimnis hinter 7 Siegeln. Wenn ich das Buch über die Kunstgeschichte Österreich-Ungarns mitbringen dürfte und ihnen das Foto von Vater und die beiden Bilder, die er gemalt hat, zeigen könnte, dann würden sie mir glauben, ihn mit Applaus empfangen und ihn zum Prinzen krönen. An jenem Abend predigte der Alte nicht, aber die Leute sangen. Es war ein dröhnender Gesang, der die Wände beben ließ. Die Leute legten die Hände vors Gesicht und auch Vater sang mit geschlossenen Augen. Danach gingen wir stundenlang durch den feinen Regen und besuchten Kirchen und Galerien. Die Bilder in den Galerien gefielen Vater nicht. Besonders ärgerte er sich über eine Galerie, die Bilder von Juden in traditionellen Kleidern ausstellte. Dort hieß es, dass das eine Schändung des menschlichen Antlitzes sei und anderes mehr, das ich nicht verstand. Bevor wir in die elektrische stiegen, kehrten wir noch in einer Wirtschaft ein und Vater trank zwei Gläschen. In der elektrischen sagte er plötzlich: »Es gibt Dinge, die werden wir nie verstehen.« Ich wusste, er war nicht ganz bei der Sache und spürte trotzdem, dass er mir gerade ein kleines Stück seines Geheimnisses offenbart hatte. Darauf folgten kalte, graue Tage. Die Sonne zeigte sich nicht mehr am Himmel. Ununterbrochen fiel dunkler Schnee und bedeckte Dächer und Zäune. Sogar der mächtige Brutt hörte auf zu toben. Vater kommt betrunken und niedergeschlagen nach Hause und fällt sofort ins Bett. Ich weiß nicht, was ich machen soll, und setze mich neben ihn. Wenn es schlimmer wird, steht er auf, zerreißt seine Blätter und Hefte und wirft sie ins Feuer. Das ist keine Wut mehr, sondern Verzweiflung. Die Arbeit am Gymnasium saugt ihm das Mark aus. Die Schüler sind unbegabt, die Schulleitung ist gemein. »Worum bitte ich Sie schon? Ein bisschen Zeit zum Malen und ein Atelier, das ist alles.« Die Worte brechen aus ihm hervor und ich denke, gleich komme Blut aus seinem Mund und erschrecke. Jeden Morgen zieht er sich noch im Dunkeln an und geht hinaus, um die erste elektrische zu erwischen. Sein Weggehen lässt das Dunkel im Zimmer erstarren und den ganzen Tag über sickert es in mich ein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich Vater eine Last bin und möchte verschwinden. Als ich ihm das sagte, brach er in Tränen aus. Jetzt weint er öfters, und das fürchte ich noch mehr als seine Wut. Abend für Abend kommt der Hauswirt, um uns Lebensmittel zu bringen. Vater redet nur wenig mit ihm und fragt nichts. Der Hauswirt ist nicht beleidigt, er sagt: »Arthur, mein Lieber, verzweifeln Sie nicht. Es gibt einen Gott im Himmel.« Da hebt Vater den Kopf und sein Blick sagt: »Warum quälen auch Sie mich?« Der Hauswirt senkt den Kopf, murmelt einen kurzen Gruß und geht hinaus. Mir aber hat er etwas erzählt, was mir Angst macht. »Gott hat sich von deinem Vater abgewandt. Und bis er nicht zu seinen Vorfahren zurückkehrt, werden ihn die Geister beuteln. An einem Ort, wo Gott nicht ist, da sind Geister. Sie vermehren sich wie Ungeziefer.« »Und was kann man dagegen tun?« »Beten.« Die Sicherheit in seiner Stimme erschütterte mich. Wie lange dieses Dunkel andauerte, daran kann ich mich nicht erinnern. Von Tag zu Tag wurde Vaters Gesicht finsterer und seine Finger zitterten mehr. Ich wollte ihm helfen, wusste aber nicht wie. Eines Abends kam er angetrunken und fröhlich nach Hause und hielt ein Telegramm in der Hand. Ein ferner, vergessener Freund, ein großer Kunstliebhaber aus Bukarest, schrieb ihm, dass er ihm ein Landhaus zur Verfügung stelle und ihm auch einen großzügigen Vorschuss zahlen werde. Das Telegramm endete mit den Worten: »Komm sofort zu uns, es erwarten dich, die dich lieben.« Vater las, Tränen liefen ihm übers Gesicht. Die gute Nachricht ließ ihn schwach werden, und er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Wir tranken Kaffee und aßen nicht zu Abend. Allmählich fasste sich Vater wieder. Er nannte Viktor einen Retter, den der Himmel geschickt habe, wirbelte mich in die Luft bis zur Decke und jauchzte: »Bukarest! Wer hätte gedacht, dass die Erlösung aus Bukarest kommt?« Dann hörte er auf zu reden, und ich sah, wie Müdigkeit ihn umfing. Er schlief tief ein und atmete regelmäßig. Ich deckte ihn zu und freute mich, dass Gott ihm zu Hilfe gekommen war. Es schneit. Die Kälte wird jeden Tag gewaltiger. Der Brutt wechselt die Farben. Jetzt ist er dunkelblau, eine harte, unangenehme Farbe. Ich sitze zu Hause und blättere in den Büchern. Einmal am Tag öffnet der Hauswirt die Tür und reicht mir eine Birne oder einen Apfel. Vater hat ihm schon gesagt, dass wir Ende des Monats wegfahren. »Vergiss nicht, dass du Jude bist«, sagt er zu mir, wenn er angetrunken und gut gelaunt aus der Kirche kommt. »Ich denke daran«, sage ich, um ihm eine Freude zu machen. »Die Juden vergessen das gern.« In den Abendstunden fahren wir hinauf in die Stadt, sitzen im Café oder gehen in eine Wirtschaft. Vater ist voller Tatendrang. Er erzählt seinen Bekannten von dem alten Freund, der ihn nach Bukarest eingeladen hat. Die anderen freuen sich mit ihm, machen Späße und wünschen ihm, dass er gut malen kann. Eines Abends fiel ein Betrunkener über ihn her und nannte ihn einen dreckigen Juden. Vater forderte ihn auf, sich zu entschuldigen, doch der Mann fluchte weiter und Vater schlug ihm ins Gesicht, dass er zu Boden fiel. Sofort tauchten andere Betrunkene auf und stürzten sich auf Vater. Vater war entschlossen. Er schlug und boxte und fürchtete sich nicht. Ich hatte Angst. Auf dem Heimweg sagte er, »Man darf nicht zulassen, dass das Böse den Kopf hebt. Man muss es schlagen.« Schon lange hatte er keine längeren, zusammenhängenden Sätze mehr gesagt. Danach beruhigte er sich und war guter Dinge. Er erzählte von seinen Plänen und von der großen Stadt Bukarest. Dort gäbe es eine Galerie, die sei das Tor zu Frankreich. Ich ängstige mich vor seiner Begeisterung, denn nach ihr überkommt ihn Schwermut. Der Hauswirt kümmert sich um uns und bringt uns jeden Abend etwas von seinem Essen. Gestern hat er uns Schafskäse gebracht. Er nahm Vater das Versprechen ab, aus Bukarest zu schreiben. Ich habe beobachtet, dass er mit Vater über andere Dinge spricht als mit mir. Mit Vater redet er vor allem über die Felder, die Ernte, die Nachbarn, die Höhe der Steuern. Und trotzdem erlaubt er sich diesmal die Frage, was werden Sie in der großen Stadt denn tun? Ich werde malen. »Möge Ihnen Gott gutes Gelingen schenken«, sagte er, wobei er die Hände über Vaters Kopf ausstreckte. Überrascht von diesem Segen, senkte Vater den Blick. Vater packte Bücher und Hefte zusammen und verteilte Haushaltsgegenstände unter seinen Bekannten. Unser Hauswirt schimpfte, »Sie sind zu großzügig, den eigenen Besitz muss man beisammenhalten.« Er weigerte sich, unsere Wanduhr anzunehmen. Vater redete auf ihn ein und sagte, »Nicht geschenkt, nur geliehen. Ich werde sie eines Tages wieder abholen.« Der Hauswirt willigte schließlich ein. Er erinnerte Vater aber an den Vers aus den Sprüchen Salomos, »Und wer Geschenke hasst, wird leben.« Das Packen macht mich traurig. Es erinnert mich an Mutters Packen. In wenigen Tagen werden wir losfahren und Mutter werde ich wohl nicht mehr sehen. Ihre vielen Gesichter haben sich aus meinem Kopf verflüchtigt. Jetzt erinnere ich mich nur noch an ihr letztes Gesicht und an den dicken Mantel, den sie trug. Es schmerzt mich, dass es sich so verändert hat. Jeden Abend fahren wir hinauf in die Stadt. Die Kälte ist trocken, der Schnee knirscht. Dicke Schatten schmiegen sich an den Zaun des Parks. Ich bin warm angezogen. Vater hat mir ein paar Lederstiefel gekauft, Schal und Pelzmütze. Bukarest ist im Winter kalt, da brauchen wir warme Sachen, hat er gesagt, als kaufe er die Dinge für sich selbst. Eine von Vaters Verehrerinnen, eine hochgewachsene Frau in prächtigem Pelzmantel, kam im Café auf ihn zu und sagte, »Was haben wir euch Böses getan, dass ihr uns verlasst und nach Bukarest zieht?« »Bukarest scheint die Seele der Maler besser zu verstehen als Czernowitz«, sagte Vater in einem Ton, den ich von ihm noch nicht gehört hatte. »Wir lieben euch mit Herz und Seele, und wir werden nicht so leicht auf euch verzichten.« Vater verbeugte sich, nahm ihre Hand und küsste sie. Sein Herz ging ihm über, und er sagte, »Keine Sorge. Ich werde Czernowitz nicht vergessen. Die Stadt ist tief in meinem Herzen eingeprägt. Sie wird mich überall hin begleiten. die Heimatstadt, kann man aus seinem Herzen nicht verbannen, selbst wenn sie einen nicht gerade anständig behandelt hat. »Danke«, sagte die Frau, ohne ihren Hals aus dem Kragen zu strecken, und wandte sich zum Gehen. Vater blieb stehen und blickte ihr nach. »Merkwürdig«, sagte er. Und sofort verließen wir das Café und gingen in die Kneipe. Dort trank er einige Gläschen. Ich muss eingeschlafen sein, denn am nächsten Tag fand ich mich im Bett wieder, so als hätten die wilden Wogen des Prutt mich ausgespuckt. Noch am selben Morgen brachte unser Hauswirt mit seinem Wagen 4 Bücherkisten zur Bahnstation. Die Kisten sollten mit dem Güterzug vorfahren und wir würden mit dem Nachtzug folgen. Es tat mir weh, dass wir das Zimmer verlassen mussten. Vater stopfte Zeichnungen und Gemälde in den brennenden Ofen. Der Hauswirt versuchte vergeblich, ihn an dieser sinnlosen Zerstörung zu hindern, doch Vater war fest entschlossen. Das Feuer sei der einzig richtige Ort dafür. Abends brachte uns der Hauswirt zum Bahnhof. Vater umarmte ihn und sagte, »Sie waren uns Freund und Bruder. Gott segne euch.« Mir gab er die Hand und sagte, »Vergiss nicht, worum ich dich gebeten habe.« »Ich werde es nicht vergessen«, versprach ich. »Gott segne und behüte euch. Ihr habt es verdient«, sagte er, verneigte sich und stieg auf seinen Wagen. So verabschiedeten wir uns von unserem Hauswirt. Wir hatten noch 2,5 Stunden bis zur Abfahrt. Vater war guter Dinge. Er kaufte mir ein Eis und schimpfte, Czernowitz sei eine Provinzstadt, die sich nur um ihre Reichen kümmere. Seine Hochstimmung währt nicht lange, meist nur eine Stunde oder weniger, doch diesmal sah ich, dass ihm der Abschied wohltat. Seine Augen leuchteten, die schwarzen Ringe waren verschwunden. Ein alter Jude, der seinerzeit im Waisenhaus gearbeitet hatte, erkannte ihn und rief ihn beim Namen. Vater freute sich, ihn zu sehen, und lud ihn zu einem Gläschen ein. Der Jude lehnte ab. Wir saßen am Eingang des Bahnhofs und Vater erzählte ihm, dass er jetzt die Stadt verlassen und nach Bukarest fahren werde, wo ihn ein geräumiges Haus und ein Atelier erwarteten. Der Jude hörte mit gesenktem Kopf zu und schien nicht gerade begeistert zu sein. Zum Schluss fragte er, »Kannst du da denn Geld verdienen?« »Viel Geld sogar«, antwortete Vater. Seine Stimme klang fest. Danach erzählten sie sich, was aus den anderen Jugendlichen des Waisenhauses geworden war, aus denen, die in der Stadt geblieben und jenen, die fortgezogen waren. Der alte Jude kannte alle ihre Namen, und einen Augenblick schaute er uns mit zusammengekniffenen Augen an, als wolle er sehen, was uns die Zukunft bringen werde. Vater erschrak wohl vor diesem Blick, denn er begann sofort auf ihn einzureden, als versuche er, ihn zu blenden. Der Alte begriff, dass er einen Fehler gemacht hatte, und senkte den Blick. Er stand still da wie einer, der sich im nächsten Moment davonmachen wollte. Zu unserer Überraschung breitete er die Hände aus und segnete uns. Zuerst Vater, dann mich. Vater war verlegen und verzog das Gesicht. Wir gingen in die Bahnhofsgaststätte. Dort traf Vater einige mittellose Bekannte, gab eine Runde aus und spendierte allen Butterbrote, während er ihnen erzählte, dass wir in 1,5 Stunden den Zug nach Bukarest nehmen würden. »Warum fährst du weg?« fragte einer. »Weil hier alle nur hinter dem Geld her sind. Weil es hier keine Barmherzigkeit gibt. Die Künstler sterben aus.« »Und in Bukarest?« »In Bukarest werden Künstler unterstützt. Man schafft Bedingungen, unter denen sie arbeiten können.« »Wirst du dich nicht nach deiner Heimatstadt zurücksehnen?« »Nein.« »Merkwürdig.« »Überhaupt nicht. Hier hat mir keiner Atelier und ein Stipendium angeboten. Ich unterrichte 46 Stunden in der Woche, und wenn ich nach Hause komme, zittern mir die Hände vor Erschöpfung.« »Sie zittern vom Trinken, nicht vor Müdigkeit.« »Halt den Mund«, rief Vater. »Ich sage nur die Wahrheit«, Die Juden haben keine Achtung vor der Stadt, in der sie groß geworden sind. Sie sind bereit, überall hinzugehen, wo man ihnen mehr bietet. Eine Heimatstadt ist doch kein Selbstbedienungsladen. Ich lasse sie gern hinter mir und dich übrigens auch. Siehst du? Deshalb hasst man die Juden. Vater beherrschte sich nicht. Er stand auf und schlug den Mann ins Gesicht. Auch der hielt sich nicht zurück und schrie: »Die Juden sind ein elendes Gewürm!« »Wenigstens keine Schweine«, rief Vater und schlug weiter zu. Die Leute, die dabei saßen, wollten die Streithähne trennen. Doch Vater war wütend. Er fluchte in allen Sprachen und ließ keinen an sich heran. Schließlich kamen die Türsteher der Bahnhofsgaststätte und warfen ihn hinaus. Vaters Gesicht war voller Blut. Er versuchte es mit einem Taschentuch abzuwischen. Umsonst. Das Blut rann und rann, tropfte auf Hemd und Hose. Dennoch sah Vater nicht elend aus. Ein Feuer loderte in seinen Augen. Er verfluchte die Stadt und deren Bewohner und rief: »Euch werde ich es noch zeigen, ihr Hunde!« Nicht weit vom Bahnhofsgebäude fanden wir einen Wasserhahn, und Vater wusch sich das Gesicht, holte ein frisches Hemd aus dem Koffer und rief in Richtung der Wirtschaft: »Diese Rechnung ist noch nicht beglichen!« Gleich darauf stiegen wir in den Zug. Der Zug rast dahin. In kleinen Stationen hält er nicht. Nachts sehen sie wie lange von dumpfen Lampen beleuchtete Lagerräume aus. Menschen und Säcke liegen durcheinander. Kleine Kinder rennen über die Bahnsteige und kreischen beim Anblick des einfahrenden Zugs. Vater war müde und sank in tiefen Schlaf. Ich musste an Mutter denken. Schon seit Tagen hatte ich ihr Gesicht nicht mehr vor mir gesehen. Jetzt spürte ich, dass ich mich ihr gegenüber nicht richtig verhalten hatte. Als sie im Regen gestanden und mir »Lebewohl, mein Lieber« gesagt hatte, hatte ich vor mich hingestarrt, als berühre mich das nicht. Ich hatte sie noch nicht einmal zur elektrischen begleitet, und jetzt betrogen wir sie und stahlen uns heimlich davon. Bestimmt wird sie bald wieder hierher kommen und uns suchen, in demselben dicken Mantel und den unförmigen Galoschen, und der Hauswirt wird sagen: »Die beiden sind nach Bukarest gefahren und haben keine Adresse hinterlassen.« Und Mutter wird wie vom Schlag getroffen dastehen, mühsam ein paar Wörter zusammenbekommen und immer wieder dieselbe Frage stellen. Und der Hauswirt wird ihr immer wieder mit demselben Satz antworten. Halina hatte mir gesagt, dass Gott uns stets aufs Neue versuche, so wie er Abraham versucht habe. Den Kindern schickt er leichte Versuchungen, den Großen schwerere. Ich habe damals nicht verstanden, wovon sie sprach. Jetzt verstand ich es. Gott hatte mich versucht und ich hatte die Versuchung nicht bestanden. Eines Tages wird man mich sicher dafür bestrafen, dass ich nicht befolgt habe, was Halina mir morgens und abends eingeschärft hat, dass es wichtiger sei, die Mutter zu ehren als den Vater. Weil ich Mutter nicht geehrt habe, können alle sie jetzt kränken. Jedes Mal, wenn eine Kränkung sie trifft, zieht sie den Kopf ein und versteckt sich in ihrem dicken Mantel. »Mutter, wir werden uns bald sehen«, sagte ich mit letzter Kraft und schlief ein. Als ich aufwachte, zeigte sich hinter den Fenstern schon das Morgenrot. Mein Kopf lehnte an Vaters Seite. Vater sagte, es sei nicht mehr weit bis Bukarest und da würden wir zuerst einmal frühstücken. Ich versuchte mir den Bahnhof von Bukarest vorzustellen. Er sah aus wie der von Czernowitz und da wusste ich, dass meine Vorstellung mich trug. Ich sagte: »Vater«. »Was?« Ich hatte gehofft, er würde mir etwas von Bukarest erzählen, doch er sagte nichts. Sein Gesicht war angespannt. Ich wusste, er hatte seit dem Abend nichts mehr getrunken. Am Bahnhof wurden wir von niemandem empfangen. Viktor, der versprochen hatte zu kommen, war nicht da. Wir standen am Ausgang und warteten. Nichts an diesem Bahnhof erinnerte an den von Czernowitz. Er war prächtiger, wimmelte von Menschen und von Polizisten, die Passanten beobachteten. Wir standen mit unserem Gepäck am Tor einer fremden Stadt, wie arme Leute ohne Bleibe. Vater zündete sich eine Zigarette nach der anderen an. In seinen roten Augen glühte Verzweiflung. Da sah ich einen glatzköpfigen Mann, der mit dem Hut winkte und schwerfällig durch den trüben Morgendunst auf uns zugestapft kam. Er sah aus wie ein eben aufgewachter Betrunkener, doch das stimmte nicht. Es war Viktor. Vater lief auf ihn zu und umarmte ihn. Viktor ist ein kleiner, rundlicher Mann. Sein Deutsch hat einen starken Akzent und alle paar Sätze sagt er, »Alles wird gut werden, macht euch keine Sorgen.« Das Frühstück in dem Restaurant, in das er uns einlud, schmeckte mir. Ich mochte vor allem die Mohnbrötchen. Sie erinnerten mich an die Ferien mit Mutter. »Arthur«, sagt Viktor und klopft Vater auf die Schulter. Er freut sich, dass Vater da ist und drückt seine Freude mit den Händen aus. Er reibt sie aneinander, stößt kleine Ermunterungsschreie aus und nennt die Namen von Kritikern, die Vaters Bilder früher sehr gepriesen haben. Schon Jahre hat er davon geträumt, Vater nach Bukarest zu holen, aber nicht das Geld dazu gehabt. Vor 6 Monaten sei ihm dann eine Erbschaft zugefallen. Seine Tante habe ihm ihr Haus und ihren Schmuck vererbt. Und jetzt kann ich alte Träume verwirklichen. Auf, lasst uns zum Landhaus fahren. »Ist es weit?«, fragt Vater. 5 Kilometer, vielleicht sogar weniger.« »Ich brauche dringend einen kräftigen Schluck«, sagt Vater leise. »Sofort«, sagt Viktor und gibt dem Kellner ein Zeichen. Wir steigen in die elektrische und fahren los. Es geht durch eine graue Landschaft mit Flecken von Schnee, zugefrorenen Pfützen und niedrigen Häusern, aus deren Kaminen dünner Rauch aufsteigt. Hin und wieder eine Ruine oder eine kleine Fabrik. Die Angst, dass uns niemand am Bahnhof abholt und wir verloren in der großen Stadt umherirren müssen, ist umsonst gewesen. Unterdessen weiht Viktor uns in einige seiner Pläne ein. Eine Ausstellung in Bukarest, eine in Paris. Dort erwarte mein Vater schon, und die Aussichten seien vielversprechend. Die Wörter drängen schnell aus seinem Mund, man merkt, dass ihm von der Erbschaft, die er gemacht hat, schwindelt. Vater stellt keine Fragen, was Viktors Redefluss wohl noch verstärkt, als wolle er jeden Zweifel wegwischen. Nach einer halben Stunde Fahrt kamen wir zu dem Haus. Es war wirklich beeindruckend. 2-stöckig und von einem Wald umgeben. Viktors Tante, die Schwester seiner Mutter, die ihm dieses Erbe vermacht hatte, war eine kinderlose Witwe gewesen. Sie hatte hier allein gewohnt und die Erinnerung an ihren geliebten Gatten wachgehalten. Wer war ihr Mann? Ein General im Ruhestand. Nachdem er seinen Militärdienst beendet hat, ist er zum Judentum übergetreten. Er hat Hebräisch und Jiddisch gelernt und den Verein zur Bekämpfung des Antisemitismus gegründet. Einen großen Verein? Ein Ein-Mann-Unternehmen, sagte Viktor lachend. Das Haus ist weitläufig und hell. Die Zimmerdecken sind hoch, die Böden aus Parkett. Viktor umarmte Vater und sagte, »Endlich ist die Zeit gekommen, wo Künstler in Wohlstand schaffen können. Armut ist so erniedrigend.« Ich dachte an unser Zimmer in Czernowitz und wusste, wovon er sprach. So veränderte sich unser Leben mit einem Schlag. Vater arbeitet den ganzen Tag im Atelier und ich streife durchs Haus. Es gibt viele Zimmer. Ich besichtige eines nach dem anderen und setze mich schließlich in die Küche, löse Rechenaufgaben, die ich mir selbst stelle, und kritzle etwas. Viktor hat mir 2 Blöcke gebracht, einen für Rechenaufgaben und einen zum Zeichnen, und ich sitze da und fülle nach und nach die Blätter. Wenn ich müde werde, gehe ich hinaus. Es ist sehr kalt. Schnee liegt auf den Bäumen. Anders als in unserem Zimmer am Prut ist es hier ganz still. Wäre nicht das Geschrei der Raben, die über den Schnee hüpfen, so könnte man, wie Mutter zu sagen pflegte, die Stille hören. Mein Leben in Czernowitz scheint mir jetzt weit weg zu sein. So, als sei es gar nicht meines gewesen. Manchmal habe ich das Gefühl, unser ruthenischer Hauswirt stehe hinter dem Haus und könne jeden Moment hervorkommen, um zu sagen, die Juden haben vergessen, dass sie Juden sind. Ich fürchte mich vor seinen Worten. Ich höre in ihnen immer etwas unangenehm Forderndes. Ich weiß zwar, er spricht so, weil er betrunken ist, trotzdem habe ich Angst. Und für einen Moment bin ich glücklich, dass wir aus dem engen Zimmer und von dem Hauswirt mit seinen religiösen Forderungen fort sind. Mein Leben in Czernowitz ist zwar in die Ferne gerückt, aber nicht vergessen. Manchmal wache ich nachts auf und meine, Vater ziehe sich an, um die erste elektrische zu erwischen. Sein Weggehen im Dunkel sitzt mir noch immer in den Gliedern. Immer wenn ich mich daran erinnere, zieht sich etwas in meinem Herzen zusammen. Jetzt wachen wir gemeinsam auf, wenn es hell wird. Die Fenster sind breit. Schneelicht flutet herein. Die beiden Öfen bullern Tag und Nacht. Und ich laufe ohne Pullover durchs Haus. Anders als in Czernowitz sitzen wir morgens am Tisch und trinken zusammen Kaffee. Abends fahren wir in die Stadt, treffen Viktor und Vaters alte Bekannte. Bukarest ist größer als Czernowitz, aber auch kälter. Scharfe Winterwinde pfeifen aus jeder Gasse und schneiden dir ins Gesicht. Vater hat sich in den letzten Tagen völlig verändert. Er ist kaum wiederzuerkennen. Die Schwermut, die in Czernowitz zu jedem seiner Tage gehörte, bedrückt ihn hier offenbar nicht mehr. Er trinkt zwar und redet begeistert, aber es ist nicht diese gefährliche Begeisterung wie in Czernowitz. Jetzt fühle ich mich wohl in seiner Nähe. Ist er fröhlich, sind alle um ihn herum es auch, sogar die Mauern des Hauses. Schade, dass er sich die meiste Zeit in sein Atelier zurückzieht. Wenn er herauskommt, ist er kalkweiß und schläft auf der Stelle ein. Nach 2-3 Stunden steht er wieder auf und wir gehen in den Garten. Vater arbeitet, wie gesagt, sehr viel und ich wage nicht, sein Atelier zu betreten. Ich stelle es mir vor wie ein großes Schlachtfeld, auf dem sich zahllose Geister in Gestalt von Zwergen tummeln. Die Geister sind gelenkig und kleben, sie fallen über Vater her. Er verjagt sie, aber immer wieder kommen sie zurück und klammern sich an ihn. Von den Geistern habe ich schon in Czernowitz gehört. Vater hat ab und zu »diese Geister« gesagt und mit der rechten Hand so eine Bewegung gemacht. Obwohl ich sie nicht mit eigenen Augen gesehen habe, spürte ich ihre quälende Anwesenheit. Jetzt verstehe ich, dass wir sie aus Czernowitz mitgebracht haben. Ich bete im Stillen, Vater möge eines Tages seinen Mut zusammennehmen und sie verbannen, an einen Ort weit weg von hier. Wir sehen Viktor beinahe jeden Abend. Seine Größe und seine Kleidung stehen in völligem Gegensatz zu dem, was er tut. Aus der Nähe sieht er aus wie ein verwahrloster armer Mann. Seine Kleider verströmen einen ranzigen Geruch. Er trägt einen ausgeblichenen, blaugestreiften Anzug, der Flecken hat. Man sieht ihm an, dass Viktor ihn nicht wechselt. Es ist sonderbar, aber dieser Anzug sagt mehr über Viktor aus als sein Gesicht. Der Anzug erzählt von seinen verzweifelten Versuchen, mittellosen Künstlern zu helfen und von schlaflosen Nächten. Vater fragt ihn einmal, ob er in seiner Jugend gemalt habe. »Ich habe gezeichnet«, sagte Viktor und fuhr lächelnd fort, »aber wehe diesen Zeichnungen.« Viktors ärmliches Aussehen ist irreführend. Schon am Tag unserer Ankunft hat der Vater ein Bündel Geldscheine gegeben, und jedes Mal, wenn er uns sieht, steckt er ihm etwas zu. Vater sagt, »ich habe genug«. Doch Viktor lässt nicht locker und gibt ihm noch etwas. Wir sitzen 2-3 Stunden im Café, manchmal bis die letzte elektrische fährt. Noch sind wir in keine Wirtschaft gegangen. Stimmt, Vater hat sich schon am Tag nach unserer Ankunft mit Flaschen eingedeckt. Hier trinkt er nur zu Hause. Für den Frühling plant Viktor eine große Ausstellung mit Vaters Bildern. Sie soll in der angesehenen Galerie Raphael stattfinden, die bereits renoviert wird. Das wird ein Ereignis, sagt Viktor. Und ein Feuer flammt in seinen Kinderaugen auf. Sein Glaube an Vater ist grenzenlos. Ich fürchte mich davor und denke an unseren letzten Tag in Czernowitz. Vater steht am Ofen, zerreißt Zeichnungen und Bilder und wirft sie dem Feuer in den Schlund. Der Hauswirt fleht ihn an. Guter Mann, Sie dürfen das Werk Ihrer Hände nicht vernichten. Doch Vater beachtet ihn nicht, sondern zerreißt die Leinwand und die Bilder und wirft sie mit einem Genuss ins Feuer, das mir Angst und Bange wird. Eines Tages erschien Viktor in Begleitung einer Frau. Sie war groß, blond und ihr ganzes Gesicht lächelte breit. Vater ging ihnen entgegen und Viktor stellte sie ihm vor. »Das ist Sussi.« Sie sollte von nun an jeden Tag von 9 bis 3 bei uns sein und Vater Modell sitzen. »Was ist ein Modell?« fragte ich ihn beim Mittagessen. »Eine Frau, die man malt«, antwortete er, ohne den Blick vom Teller zu heben. Am nächsten Tag kam sie und verschwand sofort im Atelier. Ich stellte mich an die Tür und lauschte. Sussi erzählte, »Ich bin 29, ich war verheiratet, aber das ist schiefgegangen. Seit ich geschieden bin, sitze ich 2-mal an Modell und von jetzt ab stehe ich gern auch Ihnen zur Verfügung.« Vater stellte ein paar Fragen und Sussi antwortete und lachte. Danach wurde es still und ich hörte nur noch das Reiben der Kreide auf dem Papier. Ich ging in die Küche und Traurigkeit überkam mich. Ich hatte das Gefühl, dass auch Vater von mir genommen werden würde und ich dann ins Waisenhaus müsste. Sofort beschloss ich, wegzulaufen und in Hallinersdorf auf ihre Auferstehung zu warten. Um 3 Uhr öffnete sich die Tür des Ateliers und Sussi ging, ohne mir einen Blick zuzuwerfen. Abends beklagte Vater sich bei Viktor, es falle ihm schwer, eine Frau zu zeichnen, die sich auch von anderen malen lasse. Viktor fragte, warum, und Vater brachte ein Gleichnis, das beide in Gelächter ausbrechen ließ. Ich verstand nicht, was er gesagt hatte, trotzdem wurde mir leichter ums Herz. An diesem Abend war Vater gut gelaunt, machte Witze, beschrieb Leute und erzählte ausführlich von einem bekannten Kunstkritiker, der seine Arbeiten zunächst gelobt hatte und dies später bereute. Noch vor einigen Tagen war Vater stumm gewesen und hatte kaum einen Ton herausgebracht. Jetzt redet und beschreibt er nicht nur, sondern sagt auch Gedichte auf und singt. Ich bete insgeheim, dass die Geister, die ihn in Czernowitz heimgesucht haben, ihn nicht wieder überfallen. Wenn die Geister ihn quälen, verdunkelt die Schwermut sein Gesicht und verschließt seinen Mund. Plötzlich sank Viktor auf die Knie und verkündete, »Wir werden neue Prioritäten setzen.« »Welche?« fragte Vater. »Die Künstler an die Spitze.« Auch Vater sank auf die Knie. Die beiden fielen sich in die Arme und sie lachten.